5. Einkaufen am Kiosk. A. Hör zu und ergänze den Dialog. Послушай и заполни пропуски. Guten Tag, ich möchte einen Kaugummi. Was für einen? Den da. Der kostet 35 Cent. Und haben Sie die Computerbild? Ja, die ist heute ganz neu. Die auch, bitte. Ein Kaugummi und eine Computerbild, 1,65 €. Das sind 2 € und 35 Cent zurück. Danke. Danke, tschüss.